I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ich gehe jetzt mehrere Sorten zeigen und dann sollen wir sagen, wie es heißt. Ich gehe jetzt mehrere Sorten zeigen und dann sollen wir sagen, wie es heißt. The key. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. The glass. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas. The watch. Das ist ein Uhr. Das ist ein Uhr. The glasses. Das sind Brille. Das sind Brille. The telephone. Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. The comb. Das ist ein Strahl. Das ist ein Strahl. The scissors. Die sind Schere. Die sind Schere. The razor. Das ist ein Rasiermesser. Das ist ein Rasiermesser. The envelope. Das ist ein Briefsäckel. Das ist ein Briefsäckel. The pencil. Das ist ein Bleistift. Das ist ein Bleistift.